Thank you, Brian, for that wonderful introduction. Danke, Brian, für diese wunderbare Vorstellung. And your grades do prove that thinking is your weakest area. Ja, und der Nachweis, dass das Denken dein schwächster Bereich ist. But it is a joy for me to be with you this morning. Aber es ist eine Freude für mich, heute Morgen bei euch zu sein. And I want to thank Pastor Rob and Mary for the opportunity to come and share with you. Ich möchte Pastor Rob und Mary für die Gelegenheit danken, dass ich heute euch etwas mitteilen darf. It's always a joy to get out of the United States. Es ist immer eine Freude, aus den Vereinigten Staaten rauszukommen. And join with other believers and seekers of the Lord Jesus Christ. Und mit anderen Gläubigen und denen, die nach Jesus Christus als Herrn suchen, zusammen zu sein. And I hope that you're able to understand my accent. Ich hoffe, ihr werdet fähig sein, meinen Akzent zu verstehen. But this is how folks are gonna talk in heaven. Aber so werden die Leute im Himmel sprechen. So y'all get ready. Also, seid bereit. In fact, we could even ask if everybody's ready to say y'all. Aber wir können auch fragen. Y'all, hi y'all. Könnt ihr das sagen? Hey y'all. Very good, very good. Sehr gut. Well, as Brian mentioned. So wie Brian erwähnt hat. I am the head of our Master of Arts in Leadership program at Luther Rice University. Also ich bin der Vorsitzende unseres Programms für Künste und für Leiterschaft auf der Luther Rice Universität. But what I would like to share with you this morning. Aber was ich heute Morgen mit euch teilen möchte, is probably the most important lesson that I teach. Ist wahrscheinlich die allerwichtigste Stunde, die ich gebe. In all of the classes that are in that program. In all den Klassen, die in diesem Programm integriert sind. And really, it doesn't have, well, it has a lot to do with leadership. Es hat eine Menge mit Leiterschaft zu tun. But you know, the Bible has a different perspective on leadership. Aber ihr wisst ja, die Bibel hat einen unterschiedlichen Zugang zur Leiterschaft. I think sometimes we think that leadership is about telling people what to do. Ich glaube, manchmal denken wir, dass Leiterschaft bedeutet, Menschen zu sagen, was sie tun sollen. But leadership is so much more than that. Aber Leiterschaft ist viel mehr. When we look in the scriptures, we see that Jesus models for us a specific type of leadership. Wenn wir den Schriften nachsehen, dann sehen wir, dass Jesus als Modell für eine spezielle Art von Leiterschaft dient. So I would like for you to look with me in John chapter 6. Daher bitte ich euch, dass ihr mit mir in Johannes 6 reinschaut. The Gospel of John. Das Johannesevangelium. Chapter 6. Kapitel 6. We'll begin with verse. Wir beginnen mit Vers 37. 37. I want to learn German. Ich möchte Deutsch lernen. Verse 37 says, Vers 37. All that the Father gives me shall come to me. Alle, die mir der Vater gibt, sollen zu mir kommen. Verse 37, all that the Father gives me shall come to me. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. And the one who comes to me, I will certainly not cast out. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. So when Jesus speaks these words, he's telling us something about why he is on the earth. Also wenn Jesus diese Worte spricht, dann möchte er uns damit etwas sagen, warum er auf dieser Erde ist. He's saying that his purpose on the earth is not to lead. Er sagt uns, dass seine Zweckbestimmung hier auf der Erde ist, nicht zu leiten. But his purpose on the earth, aber sein Zweck hier auf der Erde ist, Nachfolger zu sein, ihm zu folgen. He desires to follow the will of the Father. Er sehnt sich danach, dem Willen des Vaters zu folgen. And that purpose of following the will of the Father. Und dieser Zweck, dem Willen des Vaters zu folgen, informs everything that Jesus did on planet Earth. Das prägt alles, was Jesus hier auf der Erde getan hat. And so what I would like to give you is a very important illustration this morning. Was ich also geben möchte, ist eine sehr wichtige Illustration. Of what it means to be a biblical leader. Was es bedeutet, ein biblischer Leiter zu sein. And it has to do with the game of catch. Und es hat mit dem Spiel des Fangens zu tun. They do play catch in Austria, right? In Österreich gibt es dieses Spiel Catch, Fangen in Österreich. Would you like to play? Yeah. Very good, give him a hand. Some female participation? Weibliche Beteiligung? Very good. How about in the back? Sehr gut. You ready? Wow. Pretty good. Ziemlich gut. So I'd like for Pastor Rob to join me up here and see if he can play. Also möchte gerne haben, dass Pastor Rob aufkommt und schauen, wie spielt. So we're playing catch. Also spielen wir jetzt Fangen. I'm the leader. Ich bin der Leiter. And you're the follower. Und du bist der Nachfolger. This is very important. Sehr wichtig. Here we go. Drum roll. Also los geht's. Very good, very good. Now stay right there. Sehr gut, bleib da stehen. What you have to understand is this really describes leadership. Was ihr verstehen müsst, ist, das beschreibt wirklich Leiterschaft. A lot of leadership lessons don't include the person that you're leading. Also eine Menge von dem, was über Leiterschaft gelehrt wird, das inkludiert nicht die Person, die geleitet wird. Es geht immer nur um den Leiter. But biblical leadership, aber biblische Leiterschaft requires a leader, benötigt einen Leiter and a follower. Und jemanden, der hier nachfolgt. And both of us und beide participating in the same activity, nehmen an der gleichen Aktivität teil. Toward the same goal. Und haben das gleiche Ziel. So you have leaders and followers in relationship to one another. Also haben wir Leiter und Nachfolger in Beziehung zueinander. If you're just a leader, wenn du nur ein Leiter bist, then you play catch like this. Dann spielst du selbst so Catch, einfach nur so. Not very productive. Das ist nicht sehr produktiv. It doesn't engage anyone. Es bezieht niemanden mit ein. Very good. Sehr gut. So, Pastor. Also, Pastor. You thought you were getting away. I'm going to let you be the leader. Ich lasse dich jetzt der Leiter sein. And we'll play the game of catch. Und wir werden dieses Spiel des Fangens spielen. You know, the pastor. Der Pastor? What's up with this pastor? Was ist jetzt los mit diesem Pastor? What's his problem? Was ist sein Problem? I thought we were playing catch. Ich dachte, wir spielen das Fangen. Try it again. Try it. We will give Versuch's you another noch chance. Einmal. We'll give you noch another chance. Give you another chance. You know, I just don't understand this pastor. Ich verstehe das einfach nicht, diesen Pastor. What's the problem? Was ist das Problem? I thought you were a leader. Ich dachte, du bist ein Leiter. You did good. Das ist gut gemacht. I'll let you sit down now. Let's give Rob a hand. Ja, Applaus für Rob. So you see the problem. Also, ihr seht das Problem. Was not the pastor. Das Problem war nicht der Pastor. The pastor was doing everything correctly. Er hat alles richtig gemacht. The pastor was wanting me to participate. Der Pastor wollte, dass ich mich daran beteilige. He was a great leader. Er war ein großartiger Leiter. The problem was not the leader. Das Problem ist hier nicht der Leiter. Where was the problem? Wo war das Problem? The follower. Bei mir, dem Nachfolger. And so you see, leadership und so könnt ihr sehen, is not all about leaders. Dass es bei der Leiterschaft nicht nur um die Leiter geht. Leadership Leiterschaft, is about leaders and da geht's followers. Um die Leiter und die Mitarbeiter. How does Jesus describe himself in this text? Wie beschreibt sich Jesus selbst hier in dem Text? Jesus says, I came to do the will of him who sent me. Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Willen desjenigen zu tun, der mich gesandt hat. Jesus never describes himself as a leader. Jesus beschreibt sich selbst nie als Leiter. But here he describes himself as a follower. Aber er beschreibt sich hier als jemand, der nachfolgt. A follower of the will of the Father. Ein Nachfolger des Willens des Vaters. Now for those of you who have trusted Jesus Christ as your Lord and Savior. Für die, die Jesus bereits als Herrn und Heiland angenommen haben. Would you agree with me that our desire is to follow the will of the Father? Würdet ihr mir zustimmen, dass unsere Sehnsucht ist, dem Willen des Vaters nachzufolgen? It simplifies life. Es vereinfacht das Leben. So that when we get up tomorrow morning. Also wenn wir morgen in der Früh aufstehen. And we go to work wherever that is. Und zur Arbeit gehen, wo auch immer das sein mag. Then our purpose on the planet is the same as Jesus' purpose was when he was living on the planet. Dann ist unser Zweck hier auf der Erde der gleiche, den Jesus hatte, als er hier lebte. Jesus' purpose was to do the will of the Father. Jesus' Zweck war, den Willen des Vaters zu tun. Our purpose is to do the will of the Father. Und unsere Bestimmung ist auch, den Willen des Vaters zu tun. But what's required? Aber was wird verlangt? What is required is my willingness to participate in the will of the Father. Mein Wille, daran teilzunehmen, den Willen des Vaters zu tun. So the Father tells me in his word. Also der Vater sagt mir im Wort. Here's my word. Da ist mein Wort. This is my commandments. Das sind meine Gebote. This is what will bring you life. Das ist das, was dir Leben bringt. Live according to my truth. Lebe gemäß meiner Wahrheit. And you will experience life to the fullest. Und du wirst Leben in Fülle erfahren. But the Father can present the Bible to me, present the Bible to me, present the Bible to me. Aber der Vater kann mir immer wieder die Bibel anbieten, immer wieder. But if I don't catch it, aber wenn ich es nicht ergreife, and then respond, und nicht antworte, back to the Father, zum Vater zurück, nothing takes place. Dann passiert gar nichts. Nothing. Nichts. In the church, in der Gemeinde, we as believers in Christ, sind wir als Gläubige an Christus, have a special opportunity, in der speziellen Möglichkeit, Gelegenheit, to follow the will of the Father, dem Willen des Vaters zu folgen, by submitting and following one another. Indem wir einander unterordnen und einander nachfolgen. You see, God has given this church. Ihr seht, Gott hat diese Gemeinde gegeben. The pastors and the elders of this church. Die Pastoren und Ältesten dieser Gemeinde. To deliver the word to you. Um euch das Wort zu bringen. And when they deliver that word, they are giving back. Und wenn sie euch das Wort bringen, dann geben sie zurück. To the Lord. Nämlich dem Herrn. But when the pastor delivers a word, aber wenn der Pastor ein Wort rüberbringt, our responsibilities as followers of the Lord, dann ist unsere Verantwortung als Nachfolger des Herrn, is to receive that message, diese Botschaft zu empfangen, and then step forward to say, und dann weiterzugehen und zu sagen, give me the jackhammer. Gib mir diesen Presslufthammer. Doesn't matter if you're a male or female. Egal, ob du Mann oder Frau bist. Our privilege. Unser Vorrecht. Our joy. Unsere Freude. The fulfillment of our life. Die Erfüllung unseres Lebens. Is found in receiving the word. Wird darin gefunden, das Wort zu empfangen. And then acting on the word. Und dann gemäß dem Wort zu agieren. Participating in the church. In der Gemeinde teilzuhaben. You say, "Well, I'm scared to do anything." Er sagt, ich bin einfach, ich fürchte mich, etwas zu tun. That's okay. Das ist okay. You can be scared. Ihr könnt euch fürchten. You can be fearful. Und Angst haben. But still act. Aber noch immer tätig sein. Courageous people are not people without fear. Mutige Leute sind nicht Leute, die eine gesunde Furcht haben. They are people willing to act in the face of fear. Das sind Menschen, die angesichts der Angst bereit sind zu agieren. Well, what if I mess up? Und was, wenn ich versage? What if I miss? Was, wenn ich das nicht fangen kann? Has anybody ever made a mistake in the room? Hat hier jemals jemand einen Fehler gemacht? Let me see the hands of human beings. Lasst uns die Hände von Menschen sehen. Oh, alle. I feel much better. Jetzt geht's mir viel besser. Because we make mistakes all the time, right? Weil wir allzeit Fehler machen, richtig? God understands our mistakes. Gott versteht unsere Fehler. He understands our shortcomings. Er versteht das, wo wir nicht so gut sind. He understands our fears. Und unsere Ängste. What does he desire? Was, wonach strebt er? Was verlangt er? Was möchte er? He desires for us to receive his word. Er möchte gerne, dass wir sein Wort empfangen. And to present it back as our obedience to him. Und ihm zurückgeben als unseren Gehorsam ihm gegenüber. This is leadership. Das ist Leiterschaft. This is claiming Christ as your leader. Das ist es, wenn man Jesus als Leiter proklamiert. This is claiming God the Father as our leader. Das zeigt, dass Gott der Vater unser Leiter ist. He gives us what we are to do. Er gibt uns das, was wir tun sollen. And then he empowers us with his spirit to do it. Und dann ermächtigt er uns mit seinem Geist, es zu tun. So I don't even have to do it in my own strength. Also ich muss es gar nicht aus eigener Stärke tun. God gives me everything I need to throw the ball. Gott gibt mir alles, was ich benötige, um diesen Ball zu werfen. And to present it to him. Und ihm darzubringen. My life, mein Leben, that he has redeemed for himself. Das er für sich selbst erlöst hat. And he receives it. Und er empfängt das. And it's a gift to him. Und das ist ein Geschenk an ihn. And it fulfills the purpose for Christ dying. Und das erfüllt den Zweck, warum Jesus gestorben ist. Because then we have the opportunity. Weil dann haben wir die Gelegenheit, to take what God has given us, zu nehmen, was Gott uns gibt, and give it to someone else, und jemand anderem weiterzugeben, and give it to someone else, und nochmals jemand anderem, and give it to someone else, und immer wieder weiterzugeben, and give it to someone else, und noch weiter. Passed all the way around. Good. Einfach an alle weitergeben. Very good. Now I'll take it. It's the only one I have. Ist das der einzige, den ich habe. So you understand? Also versteht ihr? It's very simple. Es ist sehr einfach. But profound. Leadership is found in the game of catch. Die Leiterschaft one kann man one in diesem Spiel des Fangens erkennen. One initiating, einer beginnt, one responding. Und jemand antwortet. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es euch geht. But I want to be a good responder. Aber ich möchte jemand sein, der gut antwortet. I want to be a faithful responder. Ich möchte jemand sein, der treu antwortet. I want to be one that when I hear a message, ich möchte jemand sein, der, wenn eine Botschaft hört, I just don't go home and forget the message. Nicht einfach nach Hause geht und die Botschaft vergisst. But I get before the Lord, weil wenn ich vor den Herrn komme, and I say to the Lord, und dem Herrn sage, as your faithful follower, und wenn der Herr sagt, as your faithful also als dein treuer Nachfolger, how can I do your will? Wie kann ich deinen Willen tun? What can I do here? Was kann ich jetzt hier machen? What can I do at work? Was kann ich in der Arbeit machen? What can I do at school? Was in der Schule? What can I do at home? Was kann ich zu Hause tun? To do your will. Um deinen Willen zu tun. I know that you know that when Jesus was on the earth, ich weiß, dass du weißt, als Jesus auf der Erde war, he gathered his key disciples with just two words. Dann hat er seine Schlüsseljünger zusammengeholt mit einfach nur zwei Worten. Follow me. Folge mir nach. Say it with me. Follow me. Jesus came to his disciples and he said, follow me. Jesus kam zu seinen Jüngern und sagte, folge mir. And what did his disciples do? Und was taten die Jünger? I'll follow you. Ich werde dir folgen. This morning Jesus is coming to you. Heute Morgen kommt Jesus zu dir. From his word. Durch sein Wort. And he's saying to you, Christian friend. Und er sagt zu dir, christlicher Freund. Follow me. Folge mir nach. And know what it is to have life. und wisse, was es heißt, Leben zu haben, by doing my will. Indem du meinen Willen tust. Jesus is coming to you, my friend. Jesus kommt zu dir, mein Freund. And you have yet to receive Christ and believe him as your Lord and Savior. Du hast noch immer Jesus anzunehmen und ihn als deinen Herrn und Heiland anzunehmen. But his command is still the same. Aber sein Gebot ist noch immer das gleiche. Follow me. Folge mir nach. Follow me. Folge mir. And know life. Und erkenne das Leben. Know what life is. Wisse, was Leben ist. Jesus says. Jesus sagt. I am the way. Ich bin der Weg. The truth. Die Wahrheit. And the life. Und das Leben. When we respond. Wenn wir antworten. To the will of God. Dem Willen Gottes gegenüber. We know life. Dann kennen wir das Leben. Trust him. Wir glauben ihm. Follow him. Folge ihm. To the glory of God. Zur Ehre Gottes. Father, thank you for allowing us to follow you. Vater, danke, dass du es erlaubst, dass wir dir nachfolgen. Help our words to be, I will follow you. Hilf, dass unsere Worte sind, ich werde dir nachfolgen. When I am frightened. Wenn ich geängstigt bin, erschreckt bin, let my word and prayer be, I will follow you. Dann lass mein Wort und mein Gebet sein, ich werde dir nachfolgen. When I don't know where to go, wenn ich nicht weiß, wo ich hingehen soll, let my heart say, I will follow you. Dann lass mein Herz sagen, ich werde dir folgen. When I don't know how to respond, wenn ich nicht weiß, wie ich antworten soll, let my heart say, I will follow you. Dann lass mein Herz sagen, ich werde dir nachfolgen. And when I am confronted with my own sin, und wenn ich mit meiner eigenen Sünde konfrontiert bin, enable me to confess it, dann mach mich fähig dazu, sie zu bekennen, and trust you, und dir zu vertrauen, and say with my heart, und mit meinem Herzen zu sagen, and my life, und mit meinem Leben, I will follow you. Ich werde dir nachfolgen. This is our prayer. Das ist unser Gebet. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I've been asked. Ich wurde gebeten. By the pastor to have a prayer for salvation. Durch den Pastor, dass ich ein Errettungsgebet spreche. For any who are here who would like to receive the Lord Jesus Christ. Für alle, die da sind und den Herrn Jesus annehmen möchten. And if you believe in your heart, wenn du in deinem Herzen glaubst, that Jesus is indeed the Son of God, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist, and that he has died on the cross for your sin, er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, and that God has raised him from the dead, und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, and that he is now alive, und dass er jetzt lebt, he promises that when you trust him, er verspricht, wenn du ihm vertraust, he will make his dwelling in you, dann wird er in dir wohnen, and will forgive your sins, und wird dir deine Sünden vergeben, and bring you into right relationship with God, und dich in die richtige Beziehung zu Gott bringen, so that you can follow him more clearly, dass du ihm ganz klar nachfolgen kannst. If that is where you are today in your journey, wenn das der Punkt ist, wo du heute in deiner Lebensreise bist, then today is the day, dann ist heute der Tag, for you to receive Christ, wo du Jesus annehmen kannst and trust him, und ihm vertrauen. And so I'm going to ask everyone if you would, und ich möchte jeden fragen, ob er bereit ist. Let us pray. Lasst uns beten. One more time. Noch einmal. And if you have would like to trust Christ as your personal Lord and Savior, und wenn du auf Jesus als deinen persönlichen Herrn und Heiland vertrauen möchtest, then I invite you to pray along with me in your heart. Dann lade ich dich ein, dass du gemeinsam mit mir in deinem Herzen betest. So let's pray together. Also lasst uns beten. Father, I pray for those about to pray this prayer. Vater, ich bete für die, die nun dieses Gebet sprechen werden. That you, Lord, would call them to yourself. Dass du, Herr, sie zu dir rufen mögest. And give them life. Und ihnen Leben gibst. Pray this prayer with me, Lord Jesus. Bete dieses Gebet mit mir, Herr Jesus. I trust you. Ich vertraue dir. I trust you as my Savior. Ich glaube an dich als meinen Erretter. I trust you as my Lord. Ich vertraue dir als meinen Herrn. I thank you for dying for me. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. That I might have your life. Damit ich dein Leben haben möge. Thank you. Danke. Thank you for your life. Danke für dein Leben. Now lead me. Und jetzt leite mich. According to your word. Gemäß deinem Wort. That I might honor you. Damit ich dich ehre. With my new life. Mit meinem neuen Leben. And I pray this in your name, Jesus. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. If God has led you to say this prayer with me this morning. Wenn Gott dich dazu geführt hat, dieses Gebet heute mit mir zu sprechen. I'm going to invite you after the service is over to look up Mary or Rob or any of the other elders or leaders of this church. Dann lade ich euch ein, nach dem Gottesdienst zu Rob und oder Mary oder den Ältesten oder anderen Leitern dieser Gemeinde zu gehen. And share with them your decision this morning. Und ihnen deine Mitteilung, deine Entscheidung mitzuteilen. And if you did not pray that prayer this morning, und wenn du heute das nicht mitgebetet hast, that's okay. Ist in Ordnung. You have more questions. Du hast noch mehr Fragen vielleicht. Please ask us your questions. Bitte stelle uns diese Fragen. Don't leave here with questions. Ask them here. Geh nicht mit Fragen nach Hause. Stell sie heute hier. We would be happy to share with you. Wir werden sehr froh sein, dass wir das dir sagen können. The one who has given us life. Der eine, der uns Leben gegeben hat. Thank you for the joy of being with you this morning. Danke für die Freude, die mir gemacht habt, dass ich heute bei euch sein konnte. God bless you. Gott segne euch.